hätten sich die Menschen nach der Sünde nicht mehr retten können. Nach der Sünde Adams hätten sich die Menschen nicht mehr retten können, wenn ihnen Gott nicht Barmherzigkeit erwiesen hätte. Wäre es vorbei gewesen. Das sind sie alle von Adam und Eva angefangen, wären in die Hölle gefallen. Außer, dass Gott eben ihnen Barmherzigkeit, uns Barmherzigkeit erwiesen hat.